Abschnitt 11 aus Erdensöhne von Stanisław Przybyszewski. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Ultima Thule, Kapitel 2 und 3. Kapitel 2. So verging ein Tag nach dem anderen. Sie waren glücklich. Tschaikowski vergrub seine Vergangenheit, vergaß alles, was sie barg. Und Tankas Seele durchleuchtete ein Sonnenglück, blühte auf in eine seltsam prachtvolle Blüte. Sie dachte nicht daran, dass ein Schritt sie in den Abgrund stürzen könnte. Sie dachte nicht einen Augenblick daran, dass sie den Mann verrät, dass sie einen Traum im Traum erlebt und dass sie in diesem Glücksrausch das Bewusstsein der Wirklichkeit verloren hatte. Oftmals dachte Tschaikowski tief nach über diesen Rausch und die Vernichtung des Willens. Oftmals riss ihn aus seinen Träumen der beißende, nagende Schmerz, wenn er den Menschen vor sich sah, dessen Augen in dem Theater sich mit solcher Verzweiflung in seine Seele einbissen. Aber er war glücklich. Und oft, wenn Hanka an späten Abend nicht kam, wühlte es schmerzhaft in seiner Seele. Warum habe ich sie nicht vor 10 Jahren kennengelernt? Warum ist das Leben so boshaft und so dumm, dass es so würdelos, so niedrig und so ekelhaft den Menschen das Leben ineinander knäuelt? Wozu, warum und wofür? Wozu all diese Qual? Warum, wenn sich Menschen nach langer Qual finden, dann erst vor ihren Augen sich der Abgrund der Wirklichkeit findet, alle die Irrnisse und Wirrnisse, die Schande und die Verdammnis? Tschaikowski fluchte und verwickelte sich in immer neue Fragen. Was für einen Sinn hatte diese furchtbare Lebensqual? Was für ein satanisches Schicksal das Weib an den Mann kettet, um ihn langsam, nach und nach das Messer in das Herz zu stoßen. Was soll das alles bedeuten? Und mit tiefem Schmerz dachte er an das Weib, das durch das Gesetz gezwungen war, an der Seite des nicht geliebten Mannes zu verbleiben. Er dachte daran, welche zitternde Angst, welche Qual das Weib erleben musste, wenn der Mann sich ihr nähert. Ha, ha, die geschlechtliche Auslese. Ja, ja, Herr Darwin, wenn Ihre Theorie sich in dem Leben der Menschen verwirklichen könnte, würde es ganz anders ausschauen als jetzt. Und der heilige Akt der Liebe, dem wir alle das Leben verdanken, und das Leben ist gerade was Schönes, würde nicht dieser Schmutz und dieser Ekel sein, wofür es jetzt gilt. Und die Schönheit des menschlichen Körpers würde nicht das Gefäß sein, übervoll von Kehricht, Dung und Wust, was sie nun ist. Und mit heißem Verlangen sehnte er sich nach so keuschen Lippen, die das unzüchtigste Wort mit eben solcher Unschuld aussprechen konnten, wie einst in der Kindheit das innigste Gebet. Mit heißem Verlangen sehnte er sich nach der alten Helas, jener Helas, die im Plato-Symposion zu Ehren der Liebe einen so machtvollen Ausdruck gefunden hat. Er ließ seine Seelenaugen herumschweifen. Vor seinen Augen zog ein Leichenzug vorbei. Er sah wieder bekannte Gesichter, Wüstlinge, solche, die minderjährige Mädchen vergewaltigen, Kuppler, die auf dem Altar der öffentlichen Meinung stehen und Donnerkeile auf die werfen, welche in der Liebe, in Keuschheit und Reinheit leben. Sie, gerade diese Tugendpriester, haben die Liebe versaut. Tschaikowski war sehr erregt, aber wieder lächelte er leise und sagte still vor sich hin, dem Reinen ist alles rein, die Sau bleibt ewig ein Schwein, meine Liebe bleibt für mich ewig rein und keusch. Er stand auf, ging hastig auf und ab und vergaß, dass er überhaupt in der Welt lebe und empfand nur das königliche Machtbewusstsein, dass er allein auf der Erde sei und dass Hanka ihm angehöre. Was gingen ihn die Menschen an, ihre Hypokrisie, ihr Kot, ihr Sumpf, wenn nur seine Liebe heilig, rein und groß war? Er hatte seine ganze Vergangenheit vergessen. Er wusste gar nichts von ihr, er konnte sich nicht vorstellen, dass er überhaupt schon einmal verheiratet war. Es kam ihm vor, als ob das Zusammensein mit seiner früheren Ehefrau nur ein hässlicher Albdruck war. Hanka, Hanka allein habe ich immer in meinem Herzen getragen, lange noch bevor ich sie gesehen habe. Er sah sich in seinem Zimmer um, und sein Blick blieb an einer Aquapforte von Goya haften. Irgendein sagenhaftes Tier, etwas, was an einen ungeheuren Greifen erinnert, einen rasenden Hengst mit weit ausgespannten Riesenflügeln, trägt auf seinem Rücken in eine dunkle, abgrundtiefe Ferne zwei Menschen, einen Mann und ein Weib. Er saß wie mit dem Hengst verwachsen und hielt in seinen starken Armen ein Weib mit flammendem, goldenem Haar und mit verzweifelt ausgestreckten Händen. Ja, das bin ich selbst. Ich habe sie mit mir gerissen und trage sie nun. Wohin? Herrgott, wohin denn? Angst und Schrecken erfüllten sein Herz. Die Augen, die blutigen Augen des todwunden Vogels hafteten an seiner Seele fest. Und diese dunkle, abgrundtiefe Weite. Wo sind ihre Grenzen? Gibt es aus ihr einen Ausweg? Was erwartet ihn auf ihrem Grund? Er schaute mit weit aufgerissenen Augen in die Finsternis und das Dunkel der Zukunft, aber vergebens. Nichts als undurchdringlicher Dunkelnebel. Angst, Angst, Angst! Gibt es keinen Ausweg? Ja, es gibt einen, flüsterte ihm eine geheime Stimme ins Ohr. Seine Augen starrten eine herrliche Aquapforte von Klinger an. In einem Wirbel von Stürmen und Orkanen rasen auf fabelhaften Delfinen durch die abgrundtiefe Welt zwei Menschen, nackt in unendlicher Liebesekstase. Wie Hagel stürzen sich Steine der Verdammung auf sie herab, der Flüche und des menschlichen Sumpfkots. Aber sie fühlen es nicht, sie in ihrer unbefleckten Himmelfahrt. Und die weltvergessene Umarmung ihrer nackten Körper ist so schön, wie schön die Keuschheit und Heiligkeit ist. Manja der Liebe hat sie mit ihrer übermächtigen Gnade gesalbt. Er setzte sich hin und schlug sich noch lange mit den Gedanken herum. Aber plötzlich empfand er die große Ruhe eines Menschen, der endlich nach großer Qual einen Entschluss fasste. Die große Ruhe eines Menschen, der mit sich und der ganzen Welt alle Rechnungen abgeschlossen hat. Und selbst wenn er den Abgrund vor sich sähe, würde er nicht mehr zurückweichen, sondern ohne Nachdenken in die Tiefe stürzen. Hanka muss bei mir sein. Hanka ist mein, nur mein. Und wenn die Erinnerung an ihren Ehemann mich totquälen sollte, Hanka muss bei mir bleiben. Ich werde sie in meinen Armen halten, auf dem rasenden Greif meiner Liebe, selbst wenn sie sich aus meiner Umarmung losreißen wollte, mit dem Gefühl der Pflicht. Aber doch können wir das große Glück finden, dieses große Glück. Jener dort, die auf den Delfinen reiten, die mit Kot und Steinen beworfen werden und doch rein und glücklich sind, selbst in dem Verbrechen. Tausend Fragen, tausend Bedenken, Angst, Gewissensbisse, das alles kochte in seinem Kopf. Aber eine unterirdische Stimme befahl ihm mit der Macht eines Monarchen, der nicht von dieser Welt war: Ich habe beschlossen. Der Orkan in seinem Gehirn wütete immer stärker, immer mächtiger. Aber die unterirdische Stimme wiederholte noch einmal mit großer Majestät: Ich habe beschlossen. Und jetzt empfand er eine unendlich starke, wilde Wollust, dass er über diesem Chaos in seinem Gehirn Herr sein konnte. Er fühlte mit stolzem Schauer, dass sich in ihm der Wille einer unbekannten Macht, einer unfassbaren, unergründlichen und ewiglichen Macht offenbart hat, dass wie in einem Feuerbusch die Gottesstimme zu ihm sprach: Sie ist die Seele deiner Seele, das Herz deines Herzens. Sie ist die Linie deines Schicksals und dir allein übergebe ich das Recht über sie. Und jetzt flüsterte er mit leisem, gottestrunkenem Entzücken: Ich habe beschlossen. Aus den Erinnerungen tauchte aus seiner Seele ein heiliges Bild. Er erinnerte sich an eine scharfe, kalte Januarnacht, als er über das gefrorene Meer Schlitten fuhr. Diese ungeheure, weiße Majestät des Schnees, diese seltsame Wüste des Todes und diese starre Stille und Ruhe der Friedhöfe. Ihn durchlief ein fröhlicher, unbändig seliger Schauer. Das wird unsere Hochzeitsreise sein, sprach er zu sich. Dorthin, dorthin, über diese Schneewüste in das Land von tausend Seen, in das Land von Wasserfällen und jungfräulichen Urwäldern, in das Land eines ewigen Frühlings der Liebe. Ja, ja, dorthin muss ich gehen, um mich gegen das Malariagift zu wehren, das hier das Blut zersetzt. Kapitel 3. Es war schon späte Nacht, als er in das Restaurant zum Weißen Pfau einkehrte. Rings um einen großen Tisch saßen einige Maler, einige Schriftsteller und die üblichen Genies ohne Portefeuille. Stasinek irrte wie immer mit seinen besoffenen Fingern auf dem Klavier herum. Aber diesmal war die ganze Zigeunerbande nachdenklich und schweigend. Der Tod zweier Kollegen lastete schwül auf ihnen. Ein furchtbares Memento Mori. Und jedem kam es vor, als ob ihn die Fittiche des Todes streichelten. Sie tranken schweigend oder erzählten sich intime Geheimnisse aus dem Leben der verstorbenen Freunde und Genossen. Und jetzt kam über sie ein wüster Galgenhumor. Wer ist jetzt der Dranste? Den einen fraß die Syphilis, der andere lag in dem letzten Kampfe mit der Schwindsucht. Dem dritten hatte die Trunksucht das Gehirn zerrüttet, so dass er nicht mehr schaffen konnte. Dieser da war von der Malaria gelbsüchtig geworden. Furchtbar, furchtbar. Aber weit fürchterlicher war diese moralische Malaria, welche selbst die Gesundesten vernichtete. Dieser da, einer von den Begabtesten, wucherte mit seiner Kunst wie der Kellerjude mit seinem Geld oder wie erste Prostituierte mit ihren Reizen. Und wieder dieses Schwein dort, ein Halunke, ein Betrüger und Kappener, der seine ganze Zeit in Bordells verbrachte und gleichzeitig kirchliche Organe redigierte, der da kämpfte für Kirche und Staat und eine Judenhetze organisierte. Und dort wieder ein schamloser Zyniker, der für die Kirchen Heiligenbilder malte und berstens vor Lachen erzählte, wie er betet, bevor er die Arbeit beginnt. Woher diese unfassbare Falschheit, diese niederträchtige Hinterlist, diese schamlose Lüge? Und doch wusste jeder von ihnen, dass er sein eigenes Volk betrügt und hintergeht. Jeder von ihnen belog es mit frechem Zynismus. Tscherkaski dachte lange nach, woher diese Frechheit und diese Schamlosigkeit stammt. Warum die Mitmenschen dieser Hinterlist und dieser Lüge Vorschub leisten, obwohl sie wissen, dass sie betrogen werden. Ha, ha. Er spie auf dem Boden und wollte ausgehen. Aber in demselben Augenblick vertrat ihm Stasinek den Weg und sagte traurig und zerknirscht: »Weißt du, du hast mir ein großes Leid angetan. Du hast einem Lumpen, der sich wie eine Klette an dich festtagte, gesagt, dass er sich mit mir gegen dich verpicht hat. Diesmal hast du dich sehr geirrt.« »Oh, das ist nicht das. Ich liebe dich sehr und tief, und wenn ich jemals wütend auf dich bin, dann ist es die Wut meiner Ohnmacht. Der einzige Grund, weil auch ich in mir den Gottesfunken fühle und denselben aus mir nicht herausschlagen kann. Wenn ich jemals tiefen Hass gegen dich empfinde, dann ist es nur der Hass eines Sklaven, dessen Herr Pyramiden aufbaut, während dem elenden Sklaven kaum erlaubt ist, die Steinblöcke zu behauen. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich saufe, warum ich ab und zu im Rinnstein liege und als Zielscheibe für euren Ulk und Hohn diene. Mein Nervenorganismus hält nicht stand, ich muss ihn künstlich aufreizen, um leben zu können. Doping. Schweigen. Nach einer Weile sagte er: »Und ich will leben, denn ich muss etwas schaffen, ich muss.« »Bevor du imstande sein wirst, etwas zu schaffen, wird der Alkohol alle Nervenzellen in deinem Gehirn zerstören.« »Wird Alkohol nicht helfen, dann sicherlich Morphium, Opium, Tollkraut, gleichgültig, was mich auf die Beine stellt, damit ich schaffen kann, damit ich etwas Unerhörtes schaffen kann.« Er regte sich immer mehr auf, bis er endlich rasend wurde. »Etwas schaffen«, schrie er, »aber etwas, was himmelhoch alles das überragen würde, was die anderen geschaffen haben.« Tscherkaski empfand großes Mitleid mit diesem Irrsinn der kraftlosen Ohnmacht, diesem kranken Lallen des Verlangens nach Ruhm und Macht. Und er sah sich die Tischrunde an. Ihm gegenüber saßen einige sehr begabte Menschen, die alle ihre Kräfte, um nicht Hungers zu sterben, tagtäglich in den Spelunken am Reportertisch verbrauchten. Und das war ihre ganze Verzweiflung, dass sie sich die Seele beschmutzten. Sie entwürdigten sich durch Lügen, die ihnen ein schlauer Schurke, ihr Chef, zu schreiben befahl. Sie spuckten in ihre Seelen, ekelten sich vor sich selbst, knirschten mit den Zähnen, aber sie schrieben die widerlichsten Pamphlete, die unerhörtesten Lügen, weil es der Chef so befohlen hatte. Was tun? Im Winter konnten sie doch nicht auf dem Pflaster schlafen. Der Hungertod ist unangenehm. Die Lüge wuchs tiefer und tiefer in die Seele hinein, schlug immer tiefere Wurzeln in dem Herzen. Die Resignation wurde zum rohen Zynismus. Neid und Hass zerfraßen die Seele mit ätzender Säure, bis endlich der, welcher einst die Schönheit und Wahrheit fanatisch geliebt, der stolz und mutig dem Falsch und dem Trug die Stirne bot, nach und nach ein ekelhaftes Reptil wurde, das sich im Schlamm und Kot wälzt. Er konnte es nicht mehr ansehen, aber plötzlich sah er einen jungen Architekten, den man Tom nannte und den er als ein großes, starkes Talent schätzte, der wirklich Großes schuf, nahm ihn unter den Arm und sprach: »Komm!« Sie gingen stillschweigend nebeneinander und plötzlich blieben sie vor einem neu erbauten Palast stehen. Er stand lange, sah ihn mit prüfendem Auge an und sagte endlich: »Sieh nur, wie ich die Reinheit der Linien bewahren konnte. Sieh, das ist doch schön!« Tscherkaski sah staunend den Palast an. »Ja, das ist wirklich schön!« »Denn siehst du, Tom wurde immer erregter. Das jugendliche Feuer der Begeisterung strahlte auf seinem ganzen Gesicht. Architektur, das ist eine heilige Kunst. Heute haben wir keine Architektur mehr. Es gibt nur Handwerker und Handlanger. Glaubst du, sie wissen, welche Bedeutung die Linie hat?« »Ich fühle die Linie. Ich fühle sie so, wie Chopin den Ton gefühlt hat, wie du das Wort empfindest. Die Linie ist für mich kein leerer, toter Strich. Die Kombination meiner Linie, wenn ich etwas baue, das ist keine mathematische Berechnung. Jede Linie ist für mich das Symbol seltsamer, unfassbarer, schöpferischer Gefühle. Das kann ich dir nicht erklären, aber oft ertappe ich mich auf frischer Tat. Plötzlich fühle ich, dass ich nur mit Linien denke und empfinde, dass ich mit den Linien in meinem Bau den eigensten und tiefsten Inhalt meiner Seele ausdrücke, dass ich in den Linien meinen Hass und meine Liebe und meine Schaffensextase gebe.« Plötzlich flüsterte er fast geheimnisvoll: »Weißt du, vielleicht verstehe ich allein nur die Baumeister des Mittelalters. Ich bin gewiss, ich bin sicher, dass sie die Linie und den Block genauso empfanden wie ich. Sie bauten ihre Himmelfahrten, sie bauten ihre Sündenbuße, dann wieder die himmlische Verzückung der Menschheit. Sie bauten Tempel des stillen Glücks und der Ruhe, die Ausbrüche zügelloser Leidenschaften und des überweltlichen Aufschwungs, ihr himmelhoch aufjauchzend, zu Tode betrübt. Und wir elenden Zwerge«, er lachte wütend auf, »wir bauen Bierpaläste oder arbeiten in den Sezessionen für jüdische Bankiers oder verschweinern die unsagbare Schönheit alter Kirchen mit unseren Restaurationen. Oh, eine Milliarde Geld zu besitzen, oh, das Unglaubliche schaffen zu können, das mich weder Tag noch Nacht in Ruhe lässt, in jedem Winkel dieser Mutter Erde die höchste Schönheit auferstehen lassen, die Schönheit längst vergangener Tage.« Und so irrten sie lange auf der Straße der uralten und so seltsam schönen Stadt, welche die modernen Architekten noch nicht mit scheußlichen Umbauten verunglimpfen konnten. Tscherkaski unterbrach das Schweigen. »Höre du, du bist ein starker Kerl und dein Gehirn ist stark, aber hier hält der Stärkste nicht stand. Bevor du dich versiehst, wird dich das Malaria-Gift mit Stumpf und Stiel auffressen. Fliehe so schnell wie möglich von hier.« »Ich würde hier meinen Mann stehen, solange mir das Geld reicht, aber ich glaube, ich werde deinen Rat befolgen. Ich habe eine furchtbare Angst vor der Malaria, die das Herz und das Gehirn zernagt.« Schweigen. Plötzlich fragte Tom Tscherkaski: »Und du, was willst du mit dir anfangen?« »Ich, mein teurer Bruder, ich werde in das Land der ewigen Schönheit und des ewigen Friedens fahren, in das Land von tausend Seen, der Wasserfälle und der jungfräulichen Urwälder. weit, weit weg von hier, wo Malaria das Blut zersetzt. Fährst du allein? Nein, ich fahre mit der, die meine Seele vor dieser Pest schützt, durch die ich jetzt schon meine Schöpferkraft wiedererlangt habe. Das ist gut, das ist sehr gut, sagte Tom. Sie nahmen Abschied. Ende von Abschnitt 11.